Also endgültig beschlossen soll es sein, Avdotja Romanowna, dass sie einen tüchtigen und vernünftigen Mann zu heiraten geruhen, der eigenes Vermögen besitzt, der bereits eigenes Vermögen besitzt, das ist noch solider und ehrfurchtgebietender, der zwei Stellungen einnimmt und der die Überzeugungen unserer jüngsten Generation teilt, wie Mamachen schreibt, und der wahrscheinlich gut ist, wie Dunetschka selbst sagt. Dieses wahrscheinlich ist das Großartigste dabei. Und dieses wahrscheinlich ist Dunetschka zu heiraten bereit. Großartig. Großartig. Es wäre aber doch wissenswert, wozu Mamachen mir jenes über die jüngste Generation geschrieben hat. Bloß um den Menschen zu charakterisieren oder mit einer weiterzielenden Absicht, um mich für Herrn Luschin günstig zu stimmen. Oh, ihr Schlauen. Es wäre auch interessant, noch einen Umstand aufzuklären. Wie weit ging an jenem Tage und in jener Nacht und auch in der folgenden Zeit ihre beiderseitige Offenherzigkeit? Wurde alles unter ihnen Wort für Wort besprochen? Oder haben beide nur gefühlt, dass sie, die eine wie die andere, ein und dasselbe auf dem Herzen haben, so dass es überflüssig war, alles laut werden zu lassen und womöglich zu viel zu sagen? Sicher wird es größtenteils so gewesen sein. Das ist schon aus dem Brief zu ersehen. Mama erschien eher ein wenig rigoros, und die naive Mama wandte sich sofort an Dunja mit ihren Bemerkungen. Das musste Dunja selbstverständlich ärgern, und sie antwortete verstimmt. Das ist begreiflich. Wen würde es nicht wütend machen, wenn eine Sache auch ohne naive Fragen klar genug ist und wenn man schon beschlossen hat, dass daran nicht mehr zu rütteln sei? Und warum schreibt sie mir, »Rodja, liebe Dunja, sie liebt dich mehr als ich selbst«? Wird sie etwa im Geheimen von Gewissensbissen gequält, dass sie eingewilligt hat, die Tochter für den Sohn zu opfern? Du bist unser Trost, du bist unser Alles. Oh, Mama. Der Zorn kochte in ihm, wurde immer noch stärker, und wäre Herr Luschin ihm jetzt begegnet, hätte er ihn wahrscheinlich auf der Stelle umgebracht. Das ist wahr. Spann er die Gedanken weiter, die sich wie ein Wirbelwind in seinem Kopfe drehten. Das ist wahr, dass man sich einem Menschen allmählich und vorsichtig nähern muss, um ihn kennenzulernen. Aber Herr Luschin ist einem auch so verständlich. Die Hauptsache, ein tüchtiger und wahrscheinlich guter Mensch. Es hat ja was zu sagen, dass er das Gepäck übernommen hat und für seine Rechnung den großen Koffer transportiert. Wie sollte er da nicht ein guter Mensch sein?